Lektion 3 Übung 2 Wann geht es endlich los? Ja, wann fahren wir? Ja, nur die Ruhe, Kinder. Es geht gleich los. Ist alles erledigt? Sind die Koffer gepackt? Noch nicht, aber ich bin gleich fertig. Steffi, ist dein Fenster geschlossen? Ja, nein. Also, es ist gekippt. Gekippt? Du, Steffi, schließ das Fenster richtig. Das ist besser. Also gut, Fenster schließen. Heiko, ist deine Sporttasche gepackt? Na klar. Oh, im Abstellraum stehen ja noch meine Tennisschuhe. So, jetzt ist die Tasche aber gepackt. Arthur, sind alle Geräte ausgeschaltet? Ich schalte sie gerade aus. Gut, und ich sage Frau Weber Bescheid. Die Nachbarn sind noch nicht informiert. Der Kühlschrank läuft aber noch. Der ist noch eingeschaltet. Ist der kein Gerät? Doch, aber der muss laufen. Den dürfen wir nicht ausschalten. Ach. Hallo? Ja, ja, alles gepackt, alles erledigt. Bis gleich. Papa, dein Handy ist auch ein Gerät. Bitte ausschalten. Ja, ich schalte es jetzt aus. Zufrieden? Oh, mein PC. Den schalte ich aus. Nein, das kannst du nicht. Finger weg von meinem PC. Schon aus. Siehst du, das kann ich. Ich glaube, da brennt noch ein Licht. Heiko? Achtung, Achtung. Eine Durchsage. Heiko Dörflinger macht jetzt das Licht aus. Das Licht ist ausgeschaltet. Eine Durchsage. Das Licht im Abstellraum ist aus. Eine Durchsage. Du, Heiko, bitte. Wir sind alle schon nervös genug. Arthur, was ist mit der Heizung? Ach ja, die Heizung. Ich drehe sie herunter. Gut. Nein, ich. Die Heizung ist heruntergedreht. Heiko, bitte. Steffi, ist der Goldfisch schon gefüttert? Das mache ich im Auto. Goldi darf mitfahren.